SWR 2. Dschungel für Kinder. Einen stürmischen Nachmittag wünsche ich euch. Ich bin Franziska Roller und lade euch ein zu einer abenteuerlichen Fahrt durch die Weltmeere und zu einer Begegnung mit einem ganz besonderen Schiff. Seit Jahrhunderten schon soll es unterwegs sein und so mancher Seemann schwört, es gesehen zu haben auf seiner gespenstischen Fahrt. Das Geisterschiff des fliegenden Holländers. Eine Menge Seemannsgarn ist gesponnen worden über das Schiff und seinen Kapitän Van der Decken. Was für ein schrecklicher Fluch mochte es gewesen sein, der den fliegenden Holländer auf seine einsame Reise durch die Wasserwüsten schickte, ans Meer gefesselt für alle Ewigkeit. Wer weiß, wie alles begann? Gleich werdet ihr es erfahren. Die Gestrandeten heißt die Geschichte, die Brian Jakes geschrieben hat. Im Zimmer über dem Schankraum einer Kneipe, bekannt als Haifischbar, saßen sie sich am Tisch gegenüber. Zwei Männer. Der eine ein holländischer Kapitän, der andere ein chinesischer Juwelenhändler. Angestrengt starrten beide Männer durch die trübe, rauchgeschwängerte Luft auf ein kleines, in blauen Samt gehülltes Ding, das der Juwelenhändler auf den Tisch gelegt hatte. Bedächtig wickelte er den Stoff auseinander und ließ einen großen Smaragd im goldenen Licht der Lampe funkeln. Er schimmerte wie das Auge eines Fabelwesens. Als der Chinese den habgierigen Blick des Holländers sah, legte er eine Hand mit langen Fingernägeln über den Edelstein und sagte leise: »Mein Mittelsmann wartet in Valparaiso auf die Ankunft eines gewissen Mannes, eines Mannes, der mir ein Päckchen überbringen kann. Und in dem Päckchen sind die Brüder und Schwestern von diesem grünen Stein hier. Viele. Manche größer, andere kleiner, aber jeder ein Vermögen wert. Reichtümer, die die kühnsten Träume übertreffen. Der Mann, der mir die grünen Steine bringt, muss einen starken Charakter haben. Er muss sich durchzusetzen wissen und dafür sorgen können, dass mein Schatz nicht in fremde Hände gerät. Mein Freund, ich habe Augen und Ohren auf allen Meeren. Ich habe mich für euch entschieden, weil ich weiß, dass ihr dieser Mann seid.« Die Augen des Kapitäns, kalt und grau wie das Meer im Winter, hielten dem Blick des Händlers stand. »Ihr habt noch nicht gesagt, was ich dafür bekommen soll.« Er hob die Hand ein wenig und ließ das grüne Feuer des Edelsteins sehen. »Dieses schöne Steinchen hier und bei der Übergabe noch zwei dazu.« Die Hand des Holländers schloss sich um den Stein. Er sagte ein einziges Wort: »Abgemacht.« Der Junge rannte mit weit offenem Mund und stieß keuchend den Atem in die nebelschwere Luft. Seine Schuhe, von denen sich die Sohlen halb gelöst hatten, klatschten auf die nassen Pflastersteine am Hafen. Hinter ihm kamen die schweren, polternden Laufschritte seiner gut beschuhten Verfolger näher und näher. Er taumelte, zwang sich weiter, stolperte durch gelbe Flecken aus Licht, das durch die Fenster der Hafenkneipen schimmerte, hastete weiter in die milchige, alles verschlingende Dunkelheit. Nie würde er zurückgehen. Nie wieder sollte die Familie seines Stiefvaters ihn behandeln wie ein Tier, wie einen Kuli, wie einen Sklaven. Kalter Schweiß lief ihm in die Augen, während er seine bleischweren Beine weiterzwang. War das Leben? Kein vernünftiger Mensch konnte so etwas Leben nennen. Ein stummer Junge, stumm von Geburt an, ohne einen richtigen Vater, der sich um ihn kümmerte. Seine Mutter, ein gebrechliches Wesen, hatte nach ihrer Heirat mit Björnsen, dem Heringshändler, nicht mehr lange gelebt. Nach ihrem Tod musste der Junge in einem Keller hausen. Björnsen und seine drei bulligen Söhne behandelten ihren Gefangenen nicht besser als einen Hund. Der Junge rannte und rannte, und dicht hinter ihm hallten die schweren Schritte von Bjornsens Söhnen. Sein einziges Ziel war es, seinem trostlosen Dasein zu entkommen. Nie würde er zurückgehen. Nie. Ein narbengesichtiger birmanischer Seemann schlich die Treppe in der Haifischbar hinunter und gesellte sich zu vier Männern, die in einem dunklen Winkel des Schankraums standen. Er nickte seinen Kumpanen zu und flüsterte: »Captain kommt gleich.« Die fünf waren Seemänner unterschiedlichster Nationalität, das gemeinste Pack von Kairatten, das je an Bord eines Schiffes gegangen war. Sie wichen zurück ins Halbdunkel und beobachteten die Treppe, die vom oberen Raum herunterführte. Die lange, bläuliche Narbe im Gesicht des Birmanen zuckte, als er den anderen zuzwinkerte. »Alles gehört. Captain ist hinter die grünen Steine her.« Ein vollbärtiger Engländer lächelte dünn. »Wir bringen also nicht nur eine Fracht von Eisenzeug nach Valparaiso. Van der Decken glaubt wohl, er kann uns reinlegen, ne? Der macht die Fahrt bloß, weil er da Juwelen holen will, die ein Vermögen wert sind.« Ein Araber mit einer Hakennase zog einen Dolch aus dem Gürtel. »Aber wir natürlich kassieren unsere Lohn.« Der Engländer, der Anführer war, packte den Araber am Handgelenk. »Ei, wir werden für den Rest unserer Tage wie große Herren leben, Kumpel. Aber steck den Dolch weg und warte, bis ich das Kommando gebe.« Der Junge stand mit dem Gesicht zu seinen Verfolgern und mit dem Rücken zum Meer. Es gab kein Entkommen. Er saß in der Falle. Die drei großen Bjornsensöhne rückten weiter zum Kairand vor. Der Größte aus dem Trio packte den Jungen am Hemd. Mit einem dumpfen, tierähnlichen Grunzlaut grub der Junge die Zähne in die Hand seines Fängers. Bjornsens Sohn schrie vor Schmerz auf, ließ seine Beute los und schlug instinktiv mit der anderen Hand zu. Er traf den Jungen schwer am Kinn. Benommen torkelte der Kleine rückwärts, verlor den Halt und stürzte vom Kairand klatschend ins Wasser. Der holländische Kapitän stand an der Gangway und sah die letzten Männer seiner Crew aus den Nebelschwaden über dem Hafen auftauchen. Er winkte sie an Bord. Ein finnischer Matrose stand auf dem Achterdeck, ließ mit gekonntem Schwung das Tau durch die Luft sausen und streifte mit einem Ruck die Schlinge vom Poller, an dem das Schiff vertäut war. Das Tau klatschte ins Wasser. Vor Kälte zitternd ließ der Matrose das Tau im Wasser hängen. Seine Hände sollten nicht noch kälter und auch noch nass werden. Der Junge war halb ohnmächtig und vom kalten Wasser starr bis in die Knochen. Er spürte das raue Seil über seine Wangen fegen und griff danach. Mühsam hangelte er sich daran hoch. Als er mit den Füßen gegen Holzplanken stieß, zog er sich vollends aus dem eisigen Wasser. Er fand einen Vorsprung, kauerte sich zusammen und entdeckte den Namen des Schiffes, der in verblichenen roten, mit Gold verzierten Lettern auf das Heck gemalt war. Fleiger Hollander. Das war holländisch und hieß nichts anderes als Fliegender Holländer. Am Morgen hatte sich der Nebel gehoben und enthüllte einen klaren, blauen, eisigen Tag. Der Fliegende Holländer lief unter vollen Segeln an Göteborg vorbei. Bald würde er das Horn von Skagen umrunden und dann durch das Skagerrak hinaus in die offene Nordsee segeln. Philipp van der Decken, der Kapitän des Schiffes, stand breitbeinig auf dem kleinen Backdeck und spürte, wie sein Schiff dem Widerstand von Wind und Wellen trotzte. Er war unterwegs nach Valparaiso, wo ihn sein Anteil an den grünen Steinen reich fürs ganze Leben machen würde. Van der Deckens flinkem Auge entging nichts. Er spähte am Steuermann vorbei und entdeckte das eisverkrustete Tau, das auf der Heckseite im Wasser schleifte. Er nickte dem finnischen Matrosen zu. »Hol das Tau ein und roll's auf. Wird ja ganz zu Schanden im Seewasser.« Van der Decken war schon mitschiffs, da rief der Finne über die Reling gebeugt. »Kommt her! Seht euch das an! Ein Junge!« Ich glaube, der ist tot. Der Kapitän schaute hinunter zu der zusammengekauerten Gestalt auf dem Vorsprung unter seiner Kapitänskajüte. Da hockte ein Junge, steif von Seewasser und Frost. Van der Decken drehte sich zu seinen Männern um. Seine Stimme war rau und emotionslos. Lasst ihn da hocken oder stoßt ihn ins Wasser. Mir ist's gleich. Der Schiffskoch, ein dicker, bärtiger Grieche, hatte seine Kombüse verlassen, um nach dem Grund der Aufregung zu sehen. Er meldete sich zu Wort. Ich hab keinen Küchenjungen nicht. Wenn er noch lebt, ich nehm ihn. Petros ging schwerfällig hinunter zur Kabine im Heck, öffnete das Fenster und zog den Jungen ins Innere. Allem Anschein nach war er tot. Doch als der griechische Koch eine Messerklinge an seine Lippen hielt, beschlug sie leicht. Bei meinem Bart. Er atmet. Fast 2 Tage lag der Junge neben dem Herd. Am 2. Abend machte Petros einen dampfenden Eintopf aus gesalzenem Kabeljau, Rüben und Gerste. Er schöpfte einen Löffel voll, pustete und probierte. Dabei sah er kurz zu dem Jungen hin. Der hatte die Augen weit geöffnet und starrte hungrig auf den Kochtopf. Schau, schau, mein kleiner Fisch lebt ja. Hey. Der Junge öffnete den Mund, aber es kam kein Ton heraus. Gratis Passagiere gibt's nicht auf diesem Schiff, klein Fisch. Ich hab dich gefangen, jetzt gehörst du mir. Wenn ich sage, du arbeiten, du arbeitest. Wenn ich sage, essen, du isst. Wenn ich sage, schlafen, du schläfst, kapiert? Aber essen oder schlafen wirst du nicht oft von mir hören. Meistens arbeiten, schwer arbeiten. Oder du gehst über Bord. Hast du mich verstanden? Er zerrte den Jungen hoch und griff nach seinem Messer. Heftig und mit aufgerissenen Augen nickte der Kleine. »Hey, wie heißt du? Hast du einen Namen?« Der Junge zeigte auf seinen Mund und gab einen schwachen, angestrengten Laut von sich. Petros verpasste ihm einen Tritt. »Was ist? Hast du keine Zunge nicht?« Gerade war der Araber hereingekommen. Er packte den Jungen am Kinn und drückte ihm mit Gewalt den Mund auf. »Er hat Zunge.« Petros drehte sich um und rührte in seinem Eintopf. »Warum redet er dann nicht? Bist du stumm, Junge?« Der Junge nickte heftig. »Stumm oder nicht, arbeiten kann er trotzdem. Hier, Jamil, bring das zu Captain.« Er deutete auf das Essen auf einem Tablett. Der Araber ignorierte die Aufforderung. Er setzte sich an den Herd und fing zu essen an. »Kannst selber bringen.« Wieder wurde der Junge hochgerissen. Petros machte eine komische Pantomime, wie es viele dumme Leute tun, die meinen, einer ist blöd, nur weil er nicht sprechen kann. »Du gehst zu Kapitän und bringst ihm das Kapitän, verstanden? Kapitän Essen, verstanden? Hey, Jamil, wie würdest du Junge ohne Namen nennen?« »Nebukadnezar.« Befremdet sah Petros den Araber an. »Was ist das für ein Name?« Jamil brockte Schiffszwieback in seinen Eintopf und rührte um. »Hab ich von einem Christ gehört. Hat vorgelesen aus Bibelbuch. Gut, eh? Nebukadnezar, mir gefällt Name.« Petros kratzte seinen dichten, schmutzigen Bart. »Nebu, zu schwer. Ich nenn dich Neb, das reicht.« Er gab dem Jungen das Tablett. Dann bohrte er ihm ein paar Mal den Finger in die schmale Brust. Neb nickte ernst und ging wie auf Eiern aus der Kombüse. Jamil schlürfte lautstark. »Ha, er versteht. Siehst du, Junge lernt schon.« Petros strich die Messerklinge über einen fettigen Stein. »Da wird er auch gut dran tun, sonst...« Es klopfte schüchtern an die Tür der Kapitänskajüte. Van der Decken sah von dem Edelstein auf, den er als Teilbezahlung bekommen hatte. Schnell steckte er ihn in seine Westentasche. Dann rief er: »Herein!« Als die Tür aufging, hatte der Holländer die Hand auf einem Schwert, das auf einem Vorsprung unter der Tischkante lag. Keiner aus der Mannschaft würde ihn je beim Schlafen überraschen. Dieser tödliche Fehler würde ihm nicht passieren. Ein leicht verwunderter Blick ging über seine harten Gesichtszüge, als der Junge mit dem Essenstablett eintrat. Van der Decken deutete mit den Augen zum Tisch hin. Neb setzte das Tablett ab. »Du bist also nicht umgekommen?« »Weißt du, wer ich bin, Junge?« Neb nickte zweimal und achtete auf die nächste Frage. »Kannst du nicht sprechen?« »Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe mal gehört, Schweigen ist Gold. Bist du Gold, Junge? Bist du ein Glücksvogel oder ein Pechvogel? Hä?« Neb zog die Schultern hoch. Das konnte alles bedeuten. Die Hand des Kapitäns verirrte sich in seine Westentasche und tätschelte sie. »Glück ist was für Narren, die an sowas glauben. Ich mache mir mein Glück selber. Ich, Van der Decken, Herr auf dem fliegenden Holländer.« Respektvoll neigte Neb den Kopf und verließ die Kajüte. Der nächste und alle folgenden Tage verliefen ähnlich für Neb. Er wurde mit Flüchen überschüttet, mit Fußtritten traktiert und mit einem Knotenseil geschlagen, das Petros fast ständig bei sich hatte. Der Junge war an solche Behandlung gewöhnt, da er bei der Familie Björnsen dergleichen ständig hatte erleiden müssen. Der einzige Unterschied an Bord des fliegenden Holländer war der, dass man nicht weglaufen konnte und dass es weniger Plätze zum Verstecken gab. Neb hasste Petros und den Rest der Crew, die ihm weder Mitgefühl noch Freundlichkeit entgegenbrachten. Mit dem Kapitän war es anders. Der Junge wusste, dass Van der Decken von jedem an Bord gefürchtet wurde. Rücksichtslose Macht umgab ihn, und das jagte auch Neb Angst ein. Doch grausam war der Kapitän nur, wenn seine Befehle nicht rasch und widerspruchslos ausgeführt wurden. Sein Selbsterhaltungstrieb sagte dem Jungen, dass er sich beim Kapitän sicherer fühlen konnte als bei den anderen. Esbjerg war der letzte Hafen in Dänemark, den der fliegende Holländer anlief, bevor er in die Nordsee und dann durch den Ärmelkanal segeln würde. Danach würden sie Kurs nehmen auf den großen Atlantischen Ozean. Ein Teil der Crew sollte in Esbjerg an Land gehen, um zum letzten Mal Proviant aufzunehmen. Petros und der Engländer führten die Gruppe an. Kapitän Van der Decken blieb in seiner Kajüte und studierte Karten. Bevor der Grieche ging, griff er sich Neb und kettete ihn mit dem Fußgelenk an den eisernen Herd der Kombüse. Flucht war ausgeschlossen. Durch die offene Tür konnte er die Hafenmole sehen, an der das Schiff vertäut war. So nah die Freiheit und doch so fern. Draußen war ein kalter, grauer Nachmittag. Feiner Dauerregen fiel. Er setzte sich vor dem Herd auf den Boden, sah hinaus zur Mole und wartete auf die Rückkehr der Crew. Ein halb verhungerter Hund schlich über die Mole und schnüffelte nach Abfällen. Neb beobachtete das heruntergekommene Tier. Trotz seiner eigenen trostlosen Lage flog das Herz des Jungen ihm entgegen. Der Hund war nur schwer als ein schwarzer Labrador zu erkennen, halb ausgewachsen zwar, doch abgemagert bis auf die Knochen. Der Junge spitzte die Lippen und machte ein paar aufmunternde Laute. Der Hund unterbrach sein Schnüffeln und sah auf. Neb lächelte und streckte ihm die offenen Hände entgegen. Der Hund legte den Kopf schräg und musterte den Jungen mit einem großen, traurigen, dunklen Auge. Neb nahm ein Stück Pökelfleischkruste und warf es dem Hund zu. Der verschlang den Happen dankbar und wedelte mit dem Schwanz. Wieder machte Neb seinen lockenden Laut und hielt dabei dem Hund ein weiteres Stückchen Kruste hin. Ohne zu zögern kam der Labrador über die Gangway an Bord. Im nächsten Augenblick streichelte der Junge den ausgezehrten Körper des Labradors, während der Hund gierig fraß. Von der zähen Fleischkruste war immer viel übrig. Manchmal benutzten die Matrosen solche Reste als Köder, wenn sie im Meer fischten. Während der Hund fraß, nahm Neb einen Lappen und warmes Salzwasser. Der Hund ließ sich von ihm das Auge waschen. Von der Eiterkruste und den Rückständen einer alten Entzündung befreit, öffnete sich das Auge langsam. Es war klar und unverletzt. Neb freute sich und umarmte seinen neu gewonnenen Freund. Der Hund zeigte seine Dankbarkeit, indem er dem Jungen ausgiebig mit der Zunge über das Gesicht leckte. Neb, der die Wirkung von Pökelfleischkruste kannte, stellte ihm einen Napf mit frischem Wasser hin. Als sich der Hund neben dem Herd zusammenrollte, entbrannte in Neb eine tiefe Liebe zu dem herrenlosen Tier. Und auf der Stelle beschloss er, dass er den Hund nicht mehr hergeben würde. In der hintersten Ecke unter dem Tisch breitete er ein paar alte Säcke aus und dirigierte den Hund auf dieses Lager, wobei er ihn ununterbrochen streichelte und tätschelte. Willig und ohne sich anzustellen, ließ sich sein neuer Freund in dem Versteck nieder und blickte ihn mit großen, vertrauensvollen Augen an. Neb deckte ihn mit Säcken zu. Der Junge linste in die geheime Höhle. Warnend sah er den Hund an und legte einen Finger auf seine geschlossenen Lippen. Der Hund leckte ihm die Hand, als habe er begriffen, dass er sich still verhalten solle. Ein Geräusch hinter ihm ließ Neb schnell unter dem Tisch hervorkriechen. In der Tür der Kombüse stand Kapitän Van der Decken. Er knirschte mit den Zähnen und ließ hörbar seine Kiefer aufeinander malen. Neb duckte sich. Er rechnete mit Tritten. Zwar schlief er gewöhnlich unter dem Tisch in der Kombüse, aber nur, wenn man es ihm ausdrücklich erlaubte. Die Stimme des Kapitäns hatte einen Klang wie Stahl. »Wo sind Petros und die anderen?« »Noch nicht zurück?« Mit vor Furcht aufgerissenen Augen schüttelte der Junge den Kopf. Van der Decken machte die Fäuste auf und zu und zischte gehässig. »Saufen! Da hocken sie in irgendeiner Spelunke, die nutzlosen Hundesöhne, und gießen sich Gin und Bier in ihre Sabbergesichter.« Nach einem Blick in die furchteinflößenden Augen des Kapitäns ahnte Neb, dass es Ärger geben würde, egal ob die Männer rechtzeitig oder zu spät zurückkämen. Er suchte Zuflucht unter dem Tisch und versteckte sich neben seinem Hund. Eine warme Zunge leckte ihm über die Wange. Er schmiegte sich an den schwarzen Labrador, sah in seine sanften, dunklen Augen und streichelte den dünnen Hals. Verzweifelt wünschte Neb, er könnte sprechen und den Hund mit leisen Worten beruhigen. Aus seinem Mund kam nichts als ein schwacher, heiserer Laut. Doch das genügte. Der Hund winselte leise, legte den Kopf in Nebs Schoß und drückte damit deutlich aus, dass das Band zwischen ihnen stärker wurde. Eine knappe Stunde später waren draußen auf der Mole hastige, taumelnde Schritte zu hören. Die fünf Männer, die nach Proviant geschickt worden waren, stolperten an Bord, Van der Decken wie ein Racheengel hinter ihnen. Er hatte Petros das Knotenseil entrissen, schlug damit um sich und prügelte wahllos auf sie ein. Der Holländer zeigte kein Erbarmen. Er peitschte die fünf Seeleute mit grimmiger Wut und trat brutal nach jedem, der versuchte, sich aufzurappeln oder wegzukriechen. Als Van der Decken seine Kraft erschöpft hatte, warf er dem Gehilfen des Schiffsausrüsters, der mit einem beladenen Karren auf der Mole stand, ein paar Münzen zu. »Du da! Bring den Proviant an Bord, bevor wir die Flut verpassen.« Während die Sachen verstaut wurden, hob Petros sein zerschlagenes, tränenverschmiertes Gesicht. Er hatte etwas entdeckt, das sonst keinem aufgefallen war. Auf dem Deck funkelte der Edelstein. Er war dem Kapitän aus der Tasche gefallen, als er seine Leute geprügelt hatte. Vorsichtig streckte der dicke Koch seine schmutzige Hand nach dem Juwel aus. »Aua!« schrie er auf, als der Stiefelabsatz des Holländers auf seinen Handrücken krachte. Van der Decken schnappte sich den Edelstein, verlagerte sein ganzes Gewicht auf den eisenbeschlagenen Stiefelabsatz und quetschte weiter Petros Hand aufs Deck. »Dieb, Trunkenbold, Pirat! Mich bestiehlt keiner! So, nun haben wir einen einhändigen Koch. Alle an die Arbeit, Leinen los, vorn Achtern, mittschiffs! Segel setzen, keine Leine schleifen lassen, alles ordentlich aufrollen. Seeleute, ich werd Seeleute aus euch machen, bevor diese Fahrt zu Ende ist.« Er stürmte davon, um den Platz des Steuermanns einzunehmen. Erbärmlich wimmernd und stöhnend kroch Petros in die Kombüse. Neb wurde schlecht, als er die Hand nur ansah. Sie war so zertrümmert, dass sie nie mehr heilen würde. Ein entsetzlicher Anblick. Medikamente gab es auf dem Schiff so gut wie keine. Der Junge behalf sich mit dem rauen, relativ sauberen Leinenbezug eines Strohsacks. Er riss den Stoff in Streifen, tränkte ihn mit sauberem Salzwasser und verband Arm und Hand von den Fingerspitzen bis zum Ellbogen. Nebs Hund blieb die ganze Zeit ruhig in seinem Versteck liegen. Nach einer Weile kamen der Engländer und Jamil in die Kombüse geschlichen. Petros freute sich, dass er mehr Publikum bekam, und fuhr in seinem Gejammer fort. Der Engländer ging nicht auf das Missgeschick des Kochs ein. »Was wolltest du vom Deck aufheben? Was dem Captain gehört? Hey!« Petros streckte den beiden seine gesunde Hand entgegen. »Hilf mir in mein Kajüte, Scraggs. Du auch, Jamil.« Scraggs, der Engländer, riss die verbundene Hand aus der Schlinge. »Was hast du vom Deck aufgehoben, Rachon?« »Nix, mein Freund. Ich schwöre, es war nix.« Jamils gekrümmter Dolch fuhr an Petros Kehle. »Du lügst. Sag uns, was es war, oder ich bohre dir ein zweites Maul direkt durch dein dreckiger Hals. Rede.« Petros wusste, dass sie es ernst meinten. »Das grüne Stein war's. Das Drachenauge«, sprudelte er heraus. »Drei Kneipen hätte man sich davon kaufen können.« Triumphierend nickte Scraggs und lächelte Jamil zu. »Siehste, habe ich doch gesagt. Edelsteine. Darum geht es auf diese Fahrt.« Mit höchst zufriedener Miene, weil sich seine Vermutung bestätigt hatte, schritt Scraggs aus der Kombüse und überließ es Jamil, Petros in die Kajüte zu helfen. In der Tür blieb er stehen und zeigte mit seinem Messer in Nebs Richtung. »Zu keinem ein Wort, Junge. Hast du verstanden?« Neb nickte eifrig. Der fliegende Holländer war nun auf Kurs, passierte die Küsten von Deutschland und den Niederlanden und nahm schließlich die Strömung des Ärmelkanals auf. Für Neb waren es glückliche Tage. Petros weigerte sich, seine Kajüte zu verlassen. Tag und Nacht lag er stöhnend in seiner Koje. Neb blieb allein in der Kombüse und kochte für alle. Neb beschloss, seinen Hund Dänemark zu nennen, weil es das Land war, aus dem sie beide kamen. Der schwarze Labrador hatte sich merklich verändert. Unter der Fürsorge seines jungen Herrn war er sozusagen über Nacht größer und kräftiger geworden, sein Fell glatter. Er war ein sehr kluger Hund, ruhig und gehorsam. Der Junge musste nur kurz nicken, sofort verzog sich Dänemark auf seinen Platz unter dem Tisch. Neb arbeitete schwer in der Kombüse. Solange die Leute regelmäßig ihre Mahlzeiten bekamen, ließen sie sich hier selten sehen. Auf dem Vorschiff des fliegenden Holländer gab es eine große Kajüte, in der die Mannschaft aß und schlief. Neb musste jeden Tag dort erscheinen, gewöhnlich gegen Abend. Dann brühte er in einer großen Kanne frischen Kaffee auf. Der musste Tag und Nacht zur Verfügung stehen, damit jeder Matrose jederzeit etwas Heißes trinken konnte. Das Zeug war stark und schwarz, ein Gemisch aus Eicheln, Zichori und ein paar Kaffeebohnen. Es schmeckte bitter, aber es war etwas Heißes. Neb goss kochendes Wasser in die Kanne. Die Seemänner beachteten ihn überhaupt nicht. Weil er nicht sprechen konnte, hielten sie ihn für taub, stumm und dämlich. In der Kupferkanne, die er poliert hatte, konnte Neb ihre Gesichter sehen. Obwohl sie flüsterten, hörte der Junge jedes Wort der Unterhaltung zwischen Scraggs, Jamil und dem birmanischen Narbengesicht namens Sindh. Sie schmiedeten ein Komplott. »Man muss mit einem Messer in sein Kajüt gehen, wenn er schläft.« »Oh nein, Jamil, es heißt doch, der Holländer schläft nie.« Scraggs schlürfte nachdenklich seinen Kaffee. »Ei, Hast recht, Sint. Wenn alles schön ruhig ist. Wenn er rauskommt und die letzte Nachtwache kontrolliert, bevor er in seiner Kajüte verschwindet, das ist der beste Zeitpunkt. Sint fuhr mit einem gesplitterten Fingernagel über seine bläuliche Narbe. Und wenn Captain hinüber ist, was dann? Scrags, mein Freund. Ein grüner Stein lässt sich nicht gut durch drei teilen. Scrags zwinkerte den beiden zu. Dann übernehme ich das Kommando. Wir segeln nach Valparaiso und ich als Kapitän hole den Rest der Steinchen. Schätze, es sind mehr als genug, um sie durch drei zu teilen. Darüber dachte Sint einen Augenblick nach, bevor er antwortete. Warum kann nicht ich Kapitän sein? Oder Jamil? Weil ich Engländer bin. Ich gehe doch eher als Holländer durch als ihr beide. Und ich kann die Sprache. Noch irgendwelche Einwände? Scrags spielte mit seinem gefährlich aussehenden Dolch und beobachtete die beiden. Neb setzte sich zu Denmark unter den Tisch, streichelte ihn und überdachte seine missliche Lage. Drei aus der Besatzung planten, den Kapitän umzubringen. Van der Decken war ein harter und grausamer Herr über das Schiff. Doch er war der Einzige an Bord, der für einen geregelten, einigermaßen gesicherten Ablauf der Fahrt sorgen konnte. Ohne tauglichen Kapitän waren die Aussichten düster. Neb bezweifelte, dass sich ein so unberechenbarer Haufen von Scrags würde kommandieren lassen. Der Hund beobachtete Neb mit seinen sanften, dunklen Augen. Als spüre er die schwierige Situation, leckte er dem Jungen die Hand und winselte leise. Später am Abend waren Schritte an Deck zu hören. Neb nickte Denmark zu und der Hund verschwand in seinem Versteck unter dem Tisch. Der Junge öffnete die Kombüsentür einen Spalt und linste hinaus. Es war Van der Decken. Er kam gerade aus seiner Kajüte im Heck. Von Mittschiffs her gingen ihm die beiden Matrosen Jamil und Sint entgegen. Dem Jungen lag die Angst wie ein Stein im Magen. Er spürte, wie es in seiner Brust hämmerte. Neb sah, wie Jamil über die Schulter zur Rückseite der Kombüse schaute. Van der Decken reckte den Hals. Da brach Scrags aus der Deckung und rannte auf ihn zu. Jamil und Sint warfen sich von hinten auf den Kapitän und packten ihn an Hals und Armen. Als Scrags fast heran war, sah Neb schon den Dolch aufblitzen. Er konnte nicht zuschauen, wie sie den Kapitän umbrachten. Er stürmte aus der Kombüsentür, prallte gegen Scrags, der riss ihn mit und zusammen rannten sie von der Decken über den Haufen. Da ertönte ein tiefes, grollendes Knurren. Ein schwarzer Schatten flog durch die Luft. Denmark landete auf Scrags Rücken und grub dem Matrosen die Zähne in die Schulter. Neb griff im Fallen nach den Beinen der beiden Seeleute und hielt sie fest. Van der Decken war ein großer Mann von kräftiger Statur, der es mit jedem aus der Crew aufnehmen konnte. Er schüttelte Jamil und Sint ab und packte mit beiden Händen Scrags Arm mit dem Messer. Brutal riss er ihn nach hinten und wirbelte den mordlustigen Matrosen am Arm um sich herum. Die Waffe fiel scheppernd aufs Deck, beide Männer taumelten auf die Reling zu, da ließ Van der Decken unvermittelt los. Der Matrose krachte gegen das Geländer, stürzte über Bord und schrammte mit dem Kopf voran an der Schiffswand hinunter. Dann verhallte sein Schreckensschrei und er versank. Der fliegende Holländer segelte den unermesslichen Weiten des Atlantiks entgegen. Scrags und seine Träume vom großen Reichtum ließ er in den Tiefen des Ärmelkanals zurück. Van der Decken prügelte Jamil und Sint mit wüsten Schlägen und Tritten zu Boden. »Wer steckt noch mit euch unter einer Decke? Redet, oder ich werf euch den Fischen vor, wie ich's mit dem Schuft von Scrags gemacht hab.« Jamil rang die Hände und ließ seine Tränen ungehindert fließen. »Nur wir zwei, Captain, nur wir zwei. Scrags hat uns gezwungen. Wir hatten Angst vor ihm, hat gesagt, bringt uns um, wenn wir nicht mitmachen.« Van der Decken ignorierte ihr Schluchzen und Flehen und nickte einem untersetzten deutschen Matrosen zu. »Vogel, ab sofort sind Sie erster Steuermann auf meinem Schiff und werden als solcher bezahlt. Bereiten Sie zwei Schlingen vor und werfen Sie sie über die mittlere Saling. Diese Verbrecher werden zahlen für das, was sie getan haben. Vogel salutierte, rührte sich aber nicht. Er sprach zögernd: »Wenn ihr sie hängt, Captain, haben wir drei Leute zu wenig. Kein Schiff von dieser Größe kann Kap Horn umsegeln, wenn drei erfahrene Matrosen fehlen.« Schweigen. Dann nickte der Kapitän. »Sie haben recht, Mr. Vogel. Sorgen Sie dafür, dass Sie nur die halbe Ration an Schiffszwieback und Wasser bekommen. Sobald wir wieder in Kopenhagen sind, werden Sie vor ein Seegericht gebracht, verurteilt und gehängt. Wenn Sie keinen Dienst haben, werden Sie in Ketten gelegt und im Ankerschab eingesperrt. Ist das klar, Mr. Vogel?« Neb zitterte, als der Finger des Kapitäns auf ihn zeigte. »Dieser Junge und sein Hund werden mir bei jedem Schritt den Rücken decken. Sie werden in meiner Kajüte wohnen und mich ab sofort bewachen.« Während der fliegende Holländer Kurs Süd, 1 Grad West segelte, ließen sie warme Gewässer und angenehmes Wetter endgültig hinter sich. Es wurde deutlich kälter, windiger und rauer. Die weite, wogende Wasserwüste des südlichen Atlantiks war gnadenlos und feindselig, mit Wellentälern tief wie Schluchten und Wogenkämmen in gleich hohen Bergen. Van der Decken führte oft Selbstgespräche, wenn er seine Schiffskarten studierte und über den Kurs grübelte. Der Junge konnte nicht verhindern, dass er das meiste davon hörte. »In 3 Tagen müssten wir die Strömung aufnehmen, die vom Rio de la Plata kommt. Dann segeln wir dichter an der Küste, aber weit genug entfernt vom Golf San Jorge, Richtung Tierra del Fuego und Kap Horn, dem gottverlassensten Ort der Welt.« Neb schauderte es unwillkürlich beim Klang von Van der Deckens Stimme. Der Winter kam heulend aus den Weiten der Antarktis wie ein Rudel beutegieriger Wölfe. Als der fliegende Holländer an den Malvinen vorüber war, änderte sich die See vollkommen. Es war, als hätten sich sämtliche Meere der Welt an einer Stelle getroffen, brodelnd, schäumend, Eis und Gischt hoch in die Luft schleudernd, ohne jeden Rhythmus von Gezeiten oder Strömungen, ein einziger Strudel wild gewordener Wogen. An Deck blieben nur diejenigen, die für das Weiterkommen des Schiffs unbedingt nötig waren. Die übrigen krochen furchtsam in der Kajüte auf dem Vorderdeck zusammen, stumm vor Angst. Petrus wollte sich von der Kombüse zum Mannschaftsquartier durchkämpfen. Kaum hatte er die Kombüsentür geöffnet, da wurde das Schiff von einer gigantischen Woge überrollt, von einer riesigen, milchig-weißen Sturzwelle. Als sie weg war, fehlte der Koch. Van der Decken, draußen auf dem Achterdeck, war in seinem Element. Keiner außer ihm besaß das Geschick, unter solchen Bedingungen ein Schiff zu steuern. Er schien ganz darin aufzugehen. Eine Leine, die er um seine Hüften und um das Steuerrad geknotet hatte, hielt ihn fest. Er kämpfte wie ein Besessener mit dem Rad, um sein Schiff Kurs West zu halten, am untersten Rand der Welt entlang. Erst wenn Kap Horn umschifft wäre, würde sich der Kurs Richtung Nord ändern, am amerikanischen Kontinent hinauf nach Valparaiso. Vom peitschenden Sturm, die Mantelverschlüsse auseinandergerissen, den Hut vom Kopf geweht, so stand der Kapitän da und zeigte dem Sturm die Zähne. Sein Haar flatterte ihm um den Kopf wie eine zerfetzte Fahne. Salzwasser vermischte sich mit eisigen Tränen, die ihm die Elemente aus den Augen trieben. Mit dem Bug voran steuerte er sein Schiff durch den brutalen, vom Sturm aufgewühlten Ozean und brüllte mit Donnerstimme: »Um das Horn! Herr, bring uns sicher nach Valparaiso!« Er war ein geschickter Kapitän, der all seine Kenntnisse als Seefahrer durch harte Erfahrungen erworben hatte. Doch die wilden Gewässer um Tierra del Fuego jagten ihre Wellen über die Gerippe von Kapitänen, die noch viel erfahrener gewesen waren als Van der Decken, Herr über den fliegenden Holländer. Zwei Wochen später war der fliegende Holländer um die halbe Strecke Richtung Malvinen zurückgefallen. Das Schiff lag hilflos in der aufgewühlten See, vorn und achtern vor Notanker treibend. Der Kapitän lief an Deck hin und her wie ein wildes Tier auf Streifzug, schlug mit einem Seilende um sich und brüllte die Matrosen an, fuchsteufelswild, weil ihm die See eine Niederlage beigebracht hatte. Männer waren im Rigg, arbeiteten an der Takelage und schnitten die Fetzen ab, die der Sturm aus den Segeln gerissen hatte. Der Kapitän kam in die Kombüse, was sehr ungewöhnlich war, setzte sich an den Tisch, aß und trank hier seinen Kaffee. »Setz dich, Junge, und erzähl mir, was du gehört hast.« Neb sah ihn verblüfft an. »Ich weiß, dass du stumm bist. Sieh mich an und hör zu. Also, die Leute sind unzufrieden. Wie? Ich sehe es an deinen Augen, dass sie unzufrieden sind. Sieh mich an. Die Männer reden. Meuterei. Sie wollen mein Schiff in ihre Gewalt bringen und dann nach Hause segeln. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Wer ist der Wortführer? Hey, ist es Vogel? Nein? Dann vielleicht ein anderer. Ranshoff, der Österreicher. Nein, der ist zu dumm. Vielleicht sind es zwei Haupträdelsführer. Die beiden, die ich in Ketten gelegt habe. Na also, Jamil und Sind. Aber ich will wetten, der große Wortführer ist Sind. Der Kapitän legte eine kurze, dicke Muskete auf den Tisch. Sie hatte 6 Kammern, die mit einem einzigen Zug am Hahn gleichzeitig entladen werden konnten. Ei, deine Augen sind zu ehrlich, als dass sie lügen könnten. Bleib hier, schließ die Tür ab und lass außer mir niemanden rein. Der Holländer verbarg die Waffe unter seinem zerfledderten Mantel und rauschte aus der Kombüse. Der Junge hatte keine Ahnung, wie lange er da saß und auf den Knall der furchterregenden Muskete wartete. Aber nichts geschah. Da erhob sich Dänemark plötzlich. Jemand klopfte an die Tür und eine Stimme rief: »Mach auf, Junge! Ich bin's, dein Kapitän!« Zitternd vor Erleichterung riegelte Neb die Tür auf. Van der Decken kam hereingestürmt und setzte sich an den Tisch. »Bring mir Logbuch, Tinte und Feder aus meiner Kajüte.« Während Neb noch einmal Kaffee kochte, hörte er, wie Van der Decken beim Schreiben vor sich hin murmelte: »Habe heute Abend eine Meuterei der Mannschaft im Keim erstickt. Jetzt erhebt sich keine Stimme mehr gegen mein Kommando. Sind, ein birmanischer Decksmann, war der Anführer. Er braucht nicht mehr auf das Gerichtsurteil und die Vollstreckung in Kopenhagen zu warten. Kraft meiner Autorität, mit der ich als Kapitän Meutereien verhindern und die straffe Ordnung an Bord aufrechterhalten muss, habe ich ihn kurzerhand persönlich gerichtet und gehängt.« Vier Tage danach war der fliegende Holländer wieder vor der Küste von Tierra del Fuego. Van der Decken am Steuer, alle Matrosen an Deck, und versuchte zum zweiten Mal mitten im tiefsten Winter am Kap vorbeizukommen. Ein solches Unterfangen war um diese Jahreszeit heller Wahnsinn, aber niemand wagte es auszusprechen. Mit Schwert und Muskete bewaffnet trieb der Kapitän seine Leute wie Sklaven an. Van der Decken ging mit sich selbst härter um als mit seiner Mannschaft. Ein einziges Mal pro Nacht zog er sich kurz in seine kalte Kajüte zurück. Er aß wenig und selten. Manchmal bildete Neb sich ein, in der Ferne Donner zu hören. Oder war es nur das Donnern der Flutwellen, die krachend über den Felsen an der Küste zusammenschlugen? Den einen Tag ein Stück vorwärts, den nächsten doppelt so weit zurück. So trieb das Schiff dahin. Oft genug drehte es sich um die eigene Achse, die Segel einmal gebläht bis zum Bersten, dann mit gewaltigem Knattern in sich zusammenfallend. Selbst über den Tumult aus Wellen, Sturm und ächzenden Balken hinweg war Van der Deckens Stimme zu hören. Mit den grausigsten Flüchen und Verwünschungen verdammte er die Mannschaft, Kap Horn, das Wetter und die wogende See. Drei Wochen später war der fliegende Holländer wieder in die gleiche Position zurückgefallen wie schon zuvor. Auf die Hälfte der Strecke zwischen Tierra del Fuego und den Malvinen. Zum zweiten Mal vom Kap Horn besiegt. Überleben stand auf der Tagesordnung. Und jeder wusste, dass die Chancen, am Leben zu bleiben, mit jedem Tag geringer wurden. Verlassen, wie sie waren, und halb erfroren im südlichen Atlantik, im Bannkreis der unbekannten Weiten der Antarktis. Einmal nur wagte sich ein Mitglied der Crew aus einem anderen Grund als zum Essen holen an Deck. Mr. Vogel, der deutsche Offizier, der vor Hunger und Kälte fast irrsinnig war, erschien vor der Kapitänskajüte. »Captain! Ich bin's, Vogel! Ihr müsst umkehren! Wenn wir noch länger hier bleiben, sind wir alle verloren! Ich bitte euch, Captain! Hört auf mich!« Van der Decken hob die Muskete. Ohne die Kajütentür zu öffnen, drückte er ab. Vogel war sofort tot. »Ich bin Van der Decken, Herr über den fliegenden Holländer. Ich lass mir weder von Gott noch von Menschen etwas befehlen. Nichts kann mich aufhalten. Nichts in dieser Welt und nichts im Himmel. Mit einer Hand werde ich mein Schiff ums Horn bringen. Hört ihr? Mit einer Hand! Hindert mich und ich schlag euch alle tot!« Der fliegende Holländer stürzte sich in die Sturmböen, die gegen das Heck peitschten. Wie von Höllenhunden gejagt, schoss das stark beschädigte Schiff in die tiefwinterlichen Weiten des Ozeans hinaus, wieder auf Kap Horn zu und seinem Schicksal entgegen. Nach einer Woche gingen das Essen und das Trinkwasser aus. Plötzlich, wie durch eine verrückte Laune der Natur, beruhigte sich das Wetter. Eine olivfarbene Stille hing über dem Atlantik. Regen, Schnee und Wind ließen nach. Es war, als wolle sich der Himmel mit allen seinen Elementen verschwören, um dem fliegenden Holländer einen erbarmungslosen Streich zu spielen. Ah! Alle drehten sich nach Van der Decken um, denn er war es, der gebrüllt hatte, wie ein Verurteilter, der zur Hinrichtung geschleift wird. Verzweifelt hieb er mit seinem Schwert auf die Taue ein, die ihn am Steuerrad festhielten. Er riss sich los und stieß, ohne auf die Umstehenden zu achten, die Klinge himmelwärts, schrie Verwünschungen, verfluchte das Wetter, das Scheitern der Fahrt und verfluchte Gott. Am östlichen Horizont bezog sich das trübe Blaugrün des Himmels mit gewaltigen Bänken kohlschwarzer Gewitterwolken, die sich wie aus dem Nichts bildeten. Mit erschreckender Geschwindigkeit türmten sie sich brodelnd und grollend am Himmel, bis sie das Tageslicht verdunkelten. Gleichzeitig erschütterte ein Donnerschlag den Ozean und eine gigantische Kette zuckender Blitze zerriss die Wolken. Die Männer hielten sich vor der unirdischen Erscheinung die Augen zu. Ein Geschöpf, nicht von dieser Welt, schwebte über dem Deck. Es war weder Mann noch Frau, groß und leuchtend weiß mit einem mächtigen Schwert. Damit zeigte es auf Van der Decken. Seine Stimme klang wie Wind, der über die Saiten von tausend Harfen streicht. Schön und gleichzeitig erschreckend tönte es über das Meer. »Du, sterblicher Mensch, ein Sandkörnchen nur bist du im gewaltigen Ozean. In deinem Hochmut, deiner Habgier und Grausamkeit hast du die Stimme gegen deinen Schöpfer erhoben. Von nun an und für alle Zeit soll diesem Schiff mit allen, die darauf sind, der Anblick des Himmels verwehrt sein. Ewig werdet ihr segeln über die Meere der Welt. Da sah Neb, Scraggs und Sint, Petrus, Vogel und die beiden Matrosen, die aus der Takelage gestürzt und ertrunken waren. Bleich, stumm und triefend nass von Seewasser standen sie bei der Crew und starrten mit toten Augen ihren Kapitän an. Es war ein Anblick, der noch jahrhundertelang durch die Träume des Jungen geistern sollte. Ein vom Meer zertrümmertes Schiff mit einer Mannschaft aus Toten und solchen, die die Erleichterung des Todes nie erfahren würden. Sie standen in dem feurig-grünen Lichtschein und klagten stumm ihren Kapitän an, der den Fluch des Herrn über sie und den fliegenden Holländer gebracht hatte. Der fliegende Holländer verschwand in sturmzerfetzter Finsternis und ließ Acht an einen Hund zurück, der sich krampfhaft an einen Balken klammerte. Einen Hund und einen bewusstlosen Jungen. Beide hinausgeworfen in die Weiten des Ozeans. Über stürmische Wasserwüsten segelt Van der Deckens Schiff. Vom Himmel verflucht zu ewiger Fahrt als rastloses Geisterschiff. Und während Jahrzehnte zu Jahrhunderten werden, betritt, nie alternd in allen Zeiten, ein Junge mit seinem Hund da und dort der Geschichte endlose Seiten. Gemeinsam erleben sie Gutes wie Schlechtes, sind Freunde im Lachen, sind Freunde im Leid. Geführt von der Hand ihres Engels wandern zwei Arglose durch der Zeitenlauf. Sie ziehen über Berge, über Land, über Meere, durch öde Wüsten, grüne Wiesen, Länder voller Geheimnisse und Städte, kleine, große. Merkwürdige Dinge haben sie gesehen. Sie helfen, trösten, leiden mit in Krieg und Frieden, Freud und Not. Immer wandernd, immer lernend wächst ihnen Weisheit und Erfahrung zu. Gestrandeten hieß die heutige Geschichte. Geschrieben hat sie der englische Autor Brian Jakes. Übersetzt wurde sie von Uli und Herbert Günther. Philipp Otto war der Erzähler, Toni Burger hat die Musik gemacht. Regie Elisabeth Arzberger, Ton und Technik Christiana Schneckenburger und Frank Biller. Die Gestrandeten gibt es auch als Buch. Es ist bei C. Bertelsmann erschienen. Die Geschichte des Geisterschiffs ist übrigens nur der erste Teil in dieser abenteuerlichen Erzählung. Ich verabschiede mich für heute. Tschüss, sagt Franziska Roller.